Was hat er jetzt wieder falsch gemacht? Barack Obama hatte kaum ausgesprochen, da legten die Kritiker von rechts schon los. Die Ereignisse im Iran seien Beweis für den naiven Diplomatieansatz des jungen Präsidenten. Er habe zudem verspätet reagiert. Obama solle die Wahl als Fälschung verurteilen, ja als Menschenrechtsverletzung, brandmarken, so Senator John McCain heute Morgen. Es stimmt, der Präsident hat erst am vierten Tag nach Schließung der Wahllokale Stellung bezogen. Er hat zunächst abgewartet und als er sich äußerte, waren seine Worte wie üblich sorgfältig gewählt und dennoch klar. Gut so, weiter so. Eiferer hatten wir hier in den vergangenen Jahren im Übermaß. Kritik am Vorgehen des iranischen Regimes gegen friedliche Demonstranten ist geboten und Präsident Obama hat es daran nicht fehlen lassen. Doch niemand weiß um den korrekten Ausgang dieser Wahl. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten. Dieser Rat eines deutschen Kabarettisten wird in der Politik, übrigens gleichermaßen auch in den Medien, leider allzu oft ignoriert. Und ein Indiz für oder gegen die Iran-Strategie von Barack Obama ist diese Wahl schon gar nicht. Wer in der Wahl Ahmadinejads die Zuckerstrategie Washingtons disqualifiziert sieht, wer angesichts der Grundsatzrede von Benjamin Netanyahu einmal mehr der Peitsche vertraut, der könnte doppelt irren. Ja, insgeheim hoffte Washington auf ein neues Gesicht in Teheran. Es hätte den Neubeginn im bilateralen Verhältnis aber lediglich atmosphärisch erleichtert. Zu keinem Zeitpunkt hat Obama sein Gesprächsangebot an den Iran vom Ausgang dieser Wahl abhängig gemacht. Warum auch? Washington geht es in den Gesprächen um eigene Interessen. Sie gehören für den Präsidenten in einen größeren regionalen Zusammenhang. Die Entwicklung im Iran ist im Fluss. Sie von Washington aus durch Druck von außen jetzt beeinflussen zu wollen, könnte fürchterlich schiefgehen und den Auftakt des geplanten Dialogs vergiften und in die Länge ziehen. Der amerikanische Präsident hat in Gegenwart Netanyahus im Oval Office unterstrichen, dass er nicht ewig verhandeln will. Über Wohl und Wehe seiner Iran-Politik wird nicht jetzt nach dieser Wahl entschieden, sondern frühestens Ende des Jahres, eine Frist, die Barack Obama selbst gesetzt hat.